Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Bereits weiterentwickelt hat. Es wird also höchste Zeit, dass auch in der Wirtschaftstheorie der Mensch zurück in den Mittelpunkt gestellt wird. Der Mensch kann nicht länger eine Mengenvariable in einem Gleichgewichtsmodell sein. Und wir Piraten sind die Partei, die diese Erkenntnis auch in der Wirtschaftspolitik einbringen soll. Alternativen zu diesem neoklassischen Wirtschaftsweltbild gibt es und sie brechen nach und nach diese Vorstellungen auf. Es gibt verschiedene Strömungen, es gibt die sogenannte heterodoxen Volkswirtschaftslehren und da geht es ganz viel um Spieltheorie, um Verhaltenspsychologie, Verhaltenslehre und diese Theorien müssen mehr Einzug in die Wirtschaftspolitik und in die Wirtschaftstheorie finden und deswegen hat es mich auch sehr gefreut, dass der Joachim Paul heute Morgen darauf eingegangen ist, wir brauchen eigentlich andere Volkswirtschaftler. Wir brauchen Leute, die mit einer anderen Denke da rangehen. Und diese Leute werden im Moment einfach nicht ausgebildet. Und wir brauchen da mehr Vielfalt in der Ausbildung und in der Wissenschaft. Und ich glaube, das ist auch eine gute Stelle, um einfach nochmal der AG Wirtschaft und der AG Geldordnung und Finanzen der Piratenpartei zu denken, weil auch die genau diese unterschiedlichen Diskussionen in die Partei tragen und verschiedene Lehren da zu Wort kommen lassen und da wirklich hochkarätige Gesprächsrunden, Diskussionen in letzter Zeit angeboten sind und sicherlich auch noch weitergemacht werden. Und deshalb stehen wir Piraten auch für einen Paradigmenwechsel in der Wirtschaftspolitik. Die Informationsgesellschaft muss sich damit abfinden, dass Unsicherheiten bleiben, dass Menschen nicht planbar sind und sich nicht in Gleichungen einsetzen lassen. Und das werden wir in die Parlamente tragen. Die Physiker wissen das zum Teil schon. Dann ist die Frage, was wollen wir Piraten denn in der Wirtschaftspolitik? Und ich habe mal versucht, das relativ knapp zusammenzufassen. Ich glaube, wir wollen eine Wirtschaftsordnung, die auf freiwillige Kooperation aufbaut. Wir setzen mehr auf Kooperation als auf Konkurrenz auf den Märkten. Und wir wollen, dass dort, wo kein Wettbewerb möglich ist, zum Beispiel bei Infrastrukturnetzen, dass der Staat die Netze in öffentlicher Hand behält. Dass wir keine Monopole in Stromnetzen haben. Wir wollen nicht, dass die Wassernetze verstaatlicht werden. Wir wollen, dass Schienen- und Straßennetze in öffentlicher Hand bleiben. Und alle anderen Ansätze sind wirtschaftlich einfach unsinnig. Die Deutsche Bahn. Das Netz bleibt unsers. Gleichzeitig wollen wir durch das bedingungslose Recht auf sichere Existenz und gesellschaftliche Teilhabe für wirtschaftliche Sicherheit sorgen. Wer sicher sein kann, dass er sozial abgesichert ist, kann auch unternehmerisch viel mehr eigene Risiken eingehen, denn er ist sicher, dass es ihm halt nicht existenzgefährdend wird und er darunter leidet. Wir können mehr Ideen entwickeln und wir können insgesamt für mehr Innovation sorgen. Wir Piraten sind die liberale Partei, die sich nicht nach Spenden und Wünschen der Hoteliers und Großkonzerne richtet. Die Wirtschaftspolitik der Piraten steht Monopolen und Machtansammlungen grundsätzlich kritisch gegenüber. Hier ganz konkrete Punkte dazu. Wir wollen zum Beispiel die Zwangsmitgliedschaft in der Industrie- und Handelskammer beenden. Die Zwangsmitgliedschaft belastet kleine und mittlere Unternehmen besonders stark und die IHK muss es schaffen, mit ihrem eigenen Leistungsangebot die Mitgliedsunternehmen dazu zu bewegen, dass sie wirklich auch Mitglied sein wollen. Dieser staatliche Zwang, den lehnen wir ab. Wir wollen außerdem, dass Normen frei verfügbar sind. Technische Normen werden gerade deshalb gemacht, damit Hersteller sich daran halten können, damit Produkte entsprechend dieser Norm entwickelt werden. Und dass diese Normen jetzt nur unter großem Aufwand, unter hohen Kosten von einem einzigen Verlag bezogen werden können, trägt der ganzen dem Gedanken der Normung eigentlich nicht Rechnung. Und deswegen wollen wir nicht, dass kleine und mittlere Unternehmen, Existenzgründer da weiter ausgebeutet werden, sondern wir wollen, dass diese Normen öffentlich verfügbar werden. Dann Beispiel aus dem Bereich Netzpolitik. Wir treten dafür ein, dass es überall eine leistungsfähige IT-Infrastruktur gibt. Gerade kleine Städten und Kommunen haben durch langsame Internetverbindungen krasse Standortnachteile und es wird immer schwieriger, dort Unternehmen anzusiedeln. Das ist nicht gerecht und das ist auch nicht gut für die Entwicklung des ländlichen Raums. Und im Bereich Monopole noch das Beispiel Lex Google. Das sogenannte Leistungsschutzrecht oder Leistungsschutzgeld, das großen Verlagen einen Vergütungsanspruch für ihre Inhalte zusichern sollte. Wir sind gegen dieses staatlich garantierte Geschäftsmodell. Und die ersten Erfahrungen, es ist ja inzwischen in Kraft getreten, die zeigen schon, dass es nicht funktioniert, dass es vor allen Dingen Rechtsunsicherheit für kleine Seitenbetreiber bedeutet, aber dass Google sich halt nicht an den Interessen der Verlagen entsprechend anders verhält. Und Rechtsunsicherheit, ein Thema, der noch weitere Fragen aufwirft im Bereich Link- und Störerhaftung, müssen wir halt auch Regelungen schaffen, die es einfach erlauben und ermöglichen, ohne mit einem halben Fuß im Knast zu stehen, ganz einfache und unbedenkliche Angebote machen zu können. Wir Piraten treten gegen so überflüssige Regelungen und für klar verständliche Gesetze ein. Es ist ungerecht, wenn Gesetze so verschachtelt und so aufwendig aufgebläht sind, dass man sie nur mit teurer Rechtsberatung oder eigener Rechtsabteilung verstehen kann. Genauso führen bürokratische Auflagen häufig dazu, dass zwar mehr Aufwand getrieben wird, aber durch zusätzliche Dokumentation nicht die Leistung verbessert wird oder der Kunde einen zusätzlichen Nutzen davon hat. Das begünstigt häufig auch wieder große Unternehmen und Konzerne, und kleine Unternehmen können sich den zusätzlichen Aufwand für diese Dokumentation nicht leisten und werden überproportional belastet. Und wir können heute nicht über Wirtschaftspolitik reden, ohne auf die Finanzkrise in Europa einzugehen. Wir haben das ja heute Morgen schon eindringlich getan und haben gesehen, wie gefährdet die Demokratie in Deutschland und Europa durch die finanziellen Abgründe ist, vor denen zunächst Banken und jetzt Staaten in Europa stehen und auch in Zukunft, also gestanden haben, im Moment stehen und auch in Zukunft wieder stehen können. Ich glaube, die Diskussion hat das sehr schön gezeigt. Die Schieflage der Banken ist in zahlreichen europäischen Staaten ein großes Problem. Wir wollen Banken mit faulen Bilanzen nicht mit öffentlichem Geld stützen. Die Verstaatlichung und Abwicklung von maroden Banken kann nur der allerletzte Schritt sein, um einen Systemkollaps zu verhindern. Dass wir diese Maßnahme allerdings brauchen, zeigt, dass unser Finanzsystem nicht funktioniert. Dass die einfachsten marktwirtschaftlichen Regeln im Bereich der Banken nicht gelten. Und das ist ein Problem, darauf müssen wir sicherlich noch mehr eingehen, als wir es heute Vormittag gemacht haben. Ich würde da auch einfach noch mal einwerfen, dieses Thema Basel III, Eigenkapitalanforderungen. Dass wir drüber sprechen, die eine Seite ist, wir müssen das Bankensystem kontrollieren. Die andere Seite ist aber auch, die Banken müssen sich selber kontrollieren und die müssen selber dafür sorgen, dass sie keine unverhältnismäßigen Risiken eingehen. Und das funktioniert am besten darüber, dass auch deren eigenes Kapital entsprechend, dass sie Interesse haben, ihr eigenes Kapital zu schützen. Und deswegen ist es richtig, dass die Eigenkapitalanforderungen erhöht werden. Man muss aber halt genau gucken, wie die erhöht werden. Das, was bei Basel III im Moment diskutiert wird, was häufig auch zu Lasten von dem relativ klassischen und konservativen Leistungsangebot von Volks- und Raiffeisenbanken und Sparkassen geht, die dann höhere Eigenkapitalhinterlegungen gefordert werden. Das kann es nicht sein. Man muss halt gucken, dass auch dass Intransparenz und schwer verständliche Produkte einfach eine höhere Eigenkapitalhinterlegung fordern. Ist vielleicht eine Sache, die wir im Rahmen von der EuVICON nochmal ansprechen können. Dann hatten wir auch angesprochen den ESM. Da möchte ich Cornelia nochmal beipflichten. Es ist halt ein ganz extremes Problem für die Demokratie, für die Haushaltshoheit des Parlaments, wenn über eine intransparente Organisation, die über einen völkerlichen Vertrag entstanden ist, extrem hohe Gelder in extrem kurzer Zeit abgerufen werden können. Und die Frage ist, was hat der Bundestag dann haushaltsmäßig überhaupt noch zu beschließen? Wir Piraten haben die Verfassungsklage gegen den ESM von Mehr Demokratie unterstützt. Und ich bin absolut gespannt, was jetzt in der Entscheidung in der Hauptsache vom Bundesverfassungsgericht da rauskommt. Wir wenden uns entschieden, und wir werden das im Bundestag auch weiter tun, dagegen, dass parlamentarische Rechte ausgehöhlt werden und dass es keine wirkliche Kontrollmöglichkeit, dass es keine Transparenz beim ESM gibt. Wir treten stattdessen für frühzeitige Schuldenschnitte ein. Denn so vermeiden wir, dass die Schuldenberge sich weiter auftürmen und zuletzt uns alle erdrücken oder sogar erpressen. Es ist unerträglich, wie diese Schuldenkrise in den letzten Jahren wieder Spannungen zwischen europäischen Partnern aufleben lassen hat. Wir wollen eine solidarische Bewältigung der Schuldenkrise, aber wir wollen diese Lösung auf einem soliden demokratischen Fundament mit transparenten Institutionen und Prozessen. Und wir akzeptieren nicht, dass die finanzielle Misswirtschaft jetzt die Zukunftsperspektiven von Millionen Jugendlichen aufs Spiel setzt. Wir haben also wahrlich Wichtigeres zu tun, als darüber zu sprechen, wie lange der Soli noch laufen soll. Dass CDU und FDP die Menschen mit dieser Scheindebatte jetzt einlullen wollen, zeigt nur einmal mehr, dass die Regierungskoalition am liebsten weiter am Volk vorbeiregieren würde. Die Ideen der Piraten werden dringender denn je im Bundestag gebraucht. Wir wollen da rein, wir kommen da rein und wir werden das System ändern und von aufbrechen und